7. Eines Nachmittags kamen Utterson und Enfield auf ihrem gewöhnlichen Sonntagsspaziergang wieder durch die kleine Nebenstraße. Als sie an die Hintertür kamen, standen beide still. »Hoffentlich nicht«, sagte Utterson. »Hab ich dir je gesagt, dass ich ihn einmal gesehen habe? Und dass er mir denselben Abscheu und Widerwillen einflößte wie dir?« »Das kann ich mir wohl denken«, erwiderte Enfield. »Übrigens musst du mich für sehr dumm gehalten haben, dass ich nicht wusste, dass diese Tür in Dr. Jekylls Hinterhaus führte. Ich habe es teilweise dir zu verdanken, dass ich es entdeckt habe.« »So, das wusste ich nicht«, sagte Utterson. »Da wir gerade hier sind, wollen wir doch einmal in die Sackgasse gehen und uns die Fenster ansehen. Ich muss dir gestehen, ich fühle mich sehr beunruhigt wegen des armen Jekyll. Und obgleich ich hier draußen bin, ist es mir, als ob die Nähe eines Freundes ihm gut tun könnte.« Die kleine Gasse war nass und kalt. Obgleich der Himmel noch hell vom warmen Sonnenlicht war, herrschte schon ein unheimliches Halbdunkel in derselben. Das mittlere der drei Fenster war halb offen. Und an demselben, mit einem Ausdruck hoffnungsloser Traurigkeit, wie ein zum Tode Verurteilter, saß Dr. Jekyll. »Ada, Jekyll«, rief Utterson, »wie geht's? Hoffentlich besser.« »Ich fühle mich sehr schwach, Utterson«, sagte Jekyll mit gebrochener Stimme. »Sehr schwach. Gott sei Dank, es kann nicht mehr lange dauern.« »Dummes Zeug«, antwortete der Advokat. »Du hockst zu viel zu Hause. Du solltest dir mehr Bewegung machen. Komm, schnell, setz dir den Hut auf und mach einen tüchtigen Spaziergang mit uns. Dies ist mein Vetter, Herr Enfield. Herr Enfield, Dr. Jekyll. Komm, mach schnell, wir warten.« »Du bist sehr liebenswürdig, Utterson, sehr liebenswürdig. Ich danke dir von Herzen, aber es ist unmöglich. Ich würde dich und Herrn Enfield bitten, heraufzukommen, aber die Stube ist wirklich in einem solchen Zustande, dass ich euch nicht empfangen kann.« »Nun«, sagte der gutmütige Advokat, »dann bleibt uns nichts weiter übrig, als von hier aus ein bisschen mit dir zu schwatzen.« »Das wollte ich eben vorschlagen«, sagte der Doktor. Aber kaum hatte er diese Worte gesprochen, als das matte Lächeln, das einen Augenblick sein blasses Gesicht erhellte, schwand. Ein solcher Ausdruck sklavischer Furcht, unnennbarer Angst, unnatürlichen Schreckens zeigte sich in seinen Zügen, dass den beiden Herren unten das Blut in den Adern erstarrte. Es währte nur einen Augenblick, denn das Fenster wurde sofort geschlossen, aber dieser Augenblick war genug. Sie gingen beide schweigend weiter. Erst als sie in eine große, lebhafte Straße gekommen waren, wagten sie es, sich anzusehen. Sie waren beide blass geworden. Verstört und entsetzt blickten sie einander an. »Gott vergebe ihm. Gott vergebe uns allen«, sagte der Advokat feierlich. Herr Enfield nickte langsam mit dem Kopfe, und dann gingen sie stillschweigend nach Hause.